Das Gedenkkomitee für Herrn Kim Jong-il wurde jüngst in Bangladesch gebildet. Das Komitee beschloss, zum 5. Todestag des großen Genossen Kim Jong-il politische, kulturelle Veranstaltungen zur Lobpreisung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste wie Gedenktreffen, Seminar und Filmvorführung zu organisieren.